Bleibt keine Wahl. Unterschreib dieses Geständnis oder stirb. Kreaturen wie ihr, die klammern sich feige an ihr erbärmliches Leben um jeden Preis. Der Herzschlag wird lauter, jeder Atemzug panisch, die Zunge wie Blei, von der Stirn tropft der Schweiß. Mich könnt ihr nicht brechen, ich bin nicht wie ihr. Euer schamloser Vorschlag lässt mich eiskalt. Ich spucke auf euch, denn ich weiß zu sterben. Mit ruhigem Gewissen die Fäuste geballt. Lieber tot als in Schande zu leben. Lieber tot als so ein Heuchler zu sein. Lieber tot als sich selbst aufzugeben. Lieber tot als korrupt und gemein. Lieber tot als wie ihr nur ein Schwein. Wird kommen und die Schuld wird beglichen. Für jedes Verbrechen zahlt ihr den Preis. Der Pulsschlag wird schneller, die Besessenheit manisch. Der Kopf wie gelähmt, die Gefühle aus Eis. Mich könnt ihr nicht brechen, ich bin nicht wie ihr. An mich selbst zu glauben, gibt mir den Halt. Ich spucke auf euch, denn ich weiß zu sterben. Mit ruhigem Gewissen die Fäuste geballt. Lieber tot als lebendig begraben. Lieber tot als nur Abschaum zu sein. Lieber tot als kein Rückgrat zu haben. Lieber tot als ein gefühlloser Stein. Lieber tot als in Schande zu leben. Lieber tot als so ein Bastard zu sein. Lieber tot als sich euch zu ergeben.